Clemens stellte keine harmlosen Bedingungen, die aber bereitwilligst angenommen wurden. Hierauf sandte der Papst Schreiben an die Kurfürsten von Köln, Trier und Sachsen, in denen er ihnen die Wahl Karls zur Pflicht machte. Am festgesetzten Tage fanden sich 5 Kurfürsten in Rense ein, von denen der eine der Vater, der andere der Großoheim des Kandidaten, der dritte aus Mainz ein Kurfürst ohne Land, die anderen Köln und Sachsen um hohe Summen bestochen waren. Gewählt wurde selbstverständlich der präsentierte Karl von Mähren. Wie geheimnisvoll es bei diesen Wahlvorgängen hergegangen sein muss, deutet die merkwürdige Äußerung eines Zeitgenossen an, dass nicht leicht herauszubringen sei, wie, wo, wann und von wem Karl gewählt worden. In dieser tendenziösen Darstellung den historischen Kern freizulegen, wird dem aufmerksamen Leser jetzt nicht mehr schwerfallen. Erlogen ist alles, was sich auf angeblich rechtliche Befugnisse des Universalpapstes gegenüber dem deutschen König und den Erzbischöfen und Kurfürsten bezieht. Konnte sich demnach der französische Papst auch nicht auf Tradition und Rechtstitel stützen, um öffentlich in die deutschen und italienischen Verhältnisse einzugreifen, so stand doch nach wie vor nichts im Wege, auf geheimen Bahnen, beispielsweise durch Geldzuwendungen, bestimmend auf die Entschlüsse einflussreicher Persönlichkeiten in Deutschland und Italien einzuwirken. Das ist denn auch gründlich geschehen. Den Wünschen des französischen Papsttums kam auch der sich ankündende Umschwung der Stimmung in Deutschland entgegen, die sich in dem Wiedererstarken der weltlich-kirchlichen Bestrebungen äußerte. In Avignon und später als König soll Karl dem Papste Eide geschworen haben. Nun kann an der Tatsache beschworener Verpflichtungen Karls auch kein Zweifel bestehen, desto mehr aber an den Einzelheiten des angeblichen Inhalts der überlieferten Eide. Wieder ist alles das als erdichtet auszusondern, was Karl als römischer König dem Universalpapst geschworen haben soll, beispielsweise das Nachsuchen der Approbation. Ganz selbstverständlich dagegen ist es, dass der Böhme seinen päpstlichen Freund und Wohltäter eidlich das Versprechen gab, Stellung und Macht als deutscher König so weit als möglich auch im Sinne der französischen Kirche zu verwenden, soweit das möglich war. Man muss sich darüber klar sein, dass Karl nicht daran denken konnte, sofort und unter allen Umständen den deutschen Regionalkirchen das französische Dogma aufzunötigen, Deutschland in religiös-kirchlicher Hinsicht zu gallikanisieren. War doch gerade eben von Ludwig dem Bayer und seinen theologischen Bundesgenossen jede autoritäre Kirchlichkeit und weltliche Hierarchie im Prinzip bekämpft worden. Karls übernommene Verpflichtungen konnten bei dieser Lage nur lauten, als König vorerst in Deutschland das bestehende autoritäre Kirchenchristentum als solches wieder zu begünstigen und zu festigen. Dagegen alle deutschen Kirchen- und Priesterfeinde, also die freien Christen und die Gottgläubigen, mit allen Mitteln zu bekämpfen und als Ketzer auszurotten. Aber noch lebte König Ludwig der Bayer und noch hatte dieser überall Anhänger. Von seinen gelehrten Bundesgenossen waren zwar inzwischen Marsilius und Cesena gestorben, doch lebte Ockham noch, und er lehnte sogleich den Gegenspieler Ludwigs des Bayern, den Pfaffenkönig Karl, scharf ab. Die Bürger der Krönungsstadt Aachen, wie übrigens die aller Freien und Reichsstädte, wollten ebenfalls nichts von dem Pfaffenkönig wissen und hielten vor ihm die Tore verschlossen. Karl hielt es daher vorderhand für das Beste, im Auslande, nämlich in Frankreich und Italien, die Weiterentwicklung der deutschen Dinge abzuwarten. Da starb plötzlich auf einem Jagdausflug Ludwig der Bayer. Nach diesem Glücksfall rückte Karl alsbald mit einem in Böhmen gesammelten Heere in Deutschland ein, und nun wurde ein Umschwung der Stimmung offenbar. Es zeigte sich, dass nach dem Verlust ihres Oberhauptes viele bisherige Gegner bereit waren, auf Karls Seite zu treten und ihn als König anzuerkennen. Der Zögling Peter Rogers konnte nun den Beweis führen, dass er zu Paris und Avignon in Sachen der Diplomatie etwas Tüchtiges gelernt hatte. Wirklich, Der Pfaffenkönig hatte sich eine der Hauptlehren des französischen Nationalpapsttums fest eingeprägt: Gewinne dir Freunde mit dem Mammon. Nach diesem Grundsatz handelnd hat Karl in der Tat Deutschland mehr erkauft als erobert. Man braucht bei Wernuski nur die Seiten 93, 95, 98, 112, 144, 159, 170, 174, 187 und 231 aufzuschlagen, um gewahr zu werden, in welchem Ausmaße der König die goldene Handsalbe nach allen Seiten hin ausgeteilt hat. Auch bei zwei von den Gegenkönigen Karls, die nach Ludwigs Tode von der bayerischen Partei nacheinander aufgestellt wurden, spielte im Endkampf das Geld eine gewichtige Rolle. Sie ließen sich ihre Abdankung von Karl mit bedeutenden Summen bezahlen. Alles andere eher versuchen als das Eisen war Karls diplomatisches Prinzip. Wie er die Affäre des falschen Waldemar, die natürlich auch sattsam überfälscht ist, für seine Zwecke auszubeuten wusste, kann man in den Geschichtsbüchern nachlesen. Auf Seiten der bayerischen Partei stand nun anfangs auch der einflussreiche Pfalzgraf Rudolf. Durch einen klugen Schachzug gelang es Karl, sich dem Pfalzgrafen zum Freunde zu machen und dadurch die Wittelsbacher Kurfürstenpartei zu sprengen. Der inzwischen Witwer gewordene König heiratete des Pfalzgrafen einzige Tochter Anna. Was bei den deutschen Fürsten und Städten etwa die Handsalbe des Goldes nicht vermochte, bewirkte in vielen Fällen das königliche Pergament. Freigebig streute König Karl überall hin seine Privilegien aus. Dass man dergestalt auf kaltem Wege auch vortrefflich für die weltliche Stärkung des Priestertums sorgen konnte, liegt auf der Hand. Beispielsweise war es sehr bedeutungsvoll, einem Geistlichen die weltliche Gerichtsbarkeit zu übertragen. Wie steht es nun aber mit der Echtheit der Urkunden Karls des Vierten? Für die Beurteilung, wie weit die Geschichte des Pfaffenkönigs verfälscht wurde, ist die Beantwortung dieser Frage maßgebend. Sie lautet: Auch alle Urkunden dieses Herrschers sind durch die Umprägefilialen der großen Fälschungsaktion gegangen. Wir stoßen nämlich beim Urkundensatz Karls auf die uns so wohlbekannten Fälschungsbrandmale. Erstens, manchmal stimmen die Daten einer Urkunde nicht mit den betreffenden Angaben des Schriftstellers überein. Zweitens, oft stimmen die großen Entfernungen von Ausstellungsorten nicht zu der Kürze der Zeit. Das heißt, die Entfernungen sind auffallend groß, teilweise unmöglich. Drittens, nicht selten ergeben sich Fälle, wo der König nicht gerade am angegebenen Tage, wohl aber kurz vorher oder nachher am bezeichneten Ort gewesen ist. Viertens, Fälle, wo der Kaiser weder am angegebenen Tage noch kurz vorher oder kurz nachher am bezeichneten Orte sich aufgehalten hat. Siehe Seite 51. Ganz sonderbar ist die Urkunde Nummer 1552, angeblich vom 4. Mai 1353, wo Karl dem Rat von Straßburg seine in Ofen vollzogene Vermählung anzeigt, die nach allen Nachrichten im darauffolgenden Juni gefeiert wurde. Seite 51. Fünftens, Widersprüche zwischen Originalurkunde und Eintragung im Register. Das sind eklatante Anzeichen der erfolgten Verfälschung, wie sie im Buch »Die Fälschung der deutschen Geschichte« und in »Neue Beweise« ausführlich besprochen wurden. Vielsagend klingt das Resultat einer Untersuchung Gutjahrs: Aus der Anzahl von 1400 Urkunden in deutscher Sprache aus der kaiserlichen Kanzlei fand ich im Ganzen nur 55 Urkunden, welche dem von der kaiserlichen Kanzlei selbst vorgeschriebenen und angewandten Brauche entsprechen.